75% von diesem ganzen Elektronikschrott, und zwar 75% von 50 Millionen Tonnen, die wir im Jahr produzieren, landen illegalerweise in der dritten Welt und die werden dort halt einfach abgeladen. Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Contrabanda FM 91,4. Un tratado internacional prohíbe enviar residuos electrónicos al tercer mundo. Pero los mercaderes usan un simple truco: declararlos productos de segunda mano. Jo, es ist wieder Samstag, es beginnt wieder eine neue Niemandsland-Sendung. Es ist der 12. Februar 2011. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemandsland. Heute auf dem Programm Besuch hier im Studio, jede Menge Musik. Musik aus allen Epochen und allen Stilen. Der schnelle Raumtransporter Niemandsland hat soeben wieder erfolgreich an das Mutterschiff Contrabanda angedockt. Wir werden jetzt für 2 Stunden von 10 bis 12 auf der Umlaufbahn 91,4 UKW über der gräflichen Stadt Barcelona kreisen und unsere Botschaften in den Äther schicken. Wir sind bei euch dort unten leicht zu empfangen mit jedem Ultrakurzwellen-Empfangsgerät. Auch in Kapstadt, Vladivostok, Malmö, Kreuzberg und Halifax zu hören über das weltweite Computernetz unter www.niemandsland.contrabanda.org. Wir bieten allen Hörerinnen und Hörern auch heute wieder gepflegte und niveauvolle Unterhaltung. Musik von heute, gestern und übermorgen, aktuelle Nachrichten über das Geschehen in Politik, Kultur und Gesellschaft sowie Hintergründe zu wichtigen Themen aus Gegenwart und Vergangenheit. Diktatorendämmerung am Nil, das Krokodil vom Nil, Mubarak, ist wohl mit seinen Juwelen, mit seinem Harem ausgeflogen worden. Soweit liegen uns hier die Meldungen vor. Ebenfalls haben wir heute Besuch im Studio. Die werden wir sofort vorstellen. Stop, man, stop, man. Stop, man, stop, man. Die Disco-Namo. Contrabanda FM 91.4, your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcasts on the internet. www.contrabanda.org. 20 years of freedom on the airwaves. Jay. So, und jetzt seht ihr alle Platz in unserem Mercedes Dance. Es ist ein 2000-Sitzer. Also, Platz für alle. Hey, ich bin der Kantoffe. Und ich bin. Ich bin das Thema. Ja, das Problem wird wohl sein, für mehrere Milliarden US-Dollar gibt es hochmoderne Waffensysteme in Ägypten und da wird die USA wahrscheinlich alles tun, damit diese Waffen nicht irgendeinem US-kritischen zukünftigen ägyptischen Regime in die Hände fallen. Auf der Spiegel-Internetseite heißt es jetzt, Mubarak schwenkt um, unterstützt jetzt den Protest. Naja, was bleibt ihm auch übrig, Werner, oder? Ja, ja, hat schon umgeschwenkt. Ne? Ja. Gut, Sie haben jetzt den Geheimdienstchef da an der Macht, den Herrn Suleiman, verantwortlich für Folter, Menschenrechtsverletzungen und alle möglichen Schweinereien die letzten Jahrzehnte. Das heißt, was wird kommen? Großer Freund von Israel natürlich. Ja. Ja. Das heißt, Revolution, wer weiß, wir werden es sehen. Später dazu mehr. Doch zuerst kommen wir zu unserem Besuch hier im Studio. Da ist zu meiner Linken eine junge Frau. Hallo. Hallo. Du heißt Cosima, ne? Cosima, genau. Cosima Danoritza. Cosima Danoritza, du hast einen Film produziert, Cosima. Du bist Regisseurin, ist das richtig? Ich bin Autorin von Dokumentarfilmen. Ja. Und ja, ich beschäftige mich gern mit dem Thema Müll. Und in diesem Film hatte ich jetzt angefangen, da geht es um die Sollbruchstelle, um das eingebaute Verfallsdatum, was halt das Leben der Produkte künstlich verkürzt, was natürlich sehr, sehr viel Müll produziert und auch andere Probleme. Und wir dachten halt, wir werden ein bisschen erzählen, ein paar Beispiele von Geschichten, wie sie das Leben wirklich verkürzt haben, weil das fing in den 20er Jahren an, als sie gemerkt haben mit der Massenproduktion, dass man unglaublich viel mehr produzieren konnte. Aber dann sind die Kunden einfach nicht mehr hinterhergekommen und dann dachte man sich eben, statt weniger zu produzieren, sorgen wir einfach dafür, dass das, was sie kaufen, nicht so lange hält und dann wird der Kunde schon weiterkaufen und dann kann man das ein bisschen länger machen. Da gab es damals 1928 schon Kommentare in den Zeitschriften über Marketing, wo es hieß, ein Produkt, was sich nicht aufbraucht, ist eine Tragödie für das Geschäftsleben. Und danach wurde dann das neue Konzept ausgerichtet. Das fing dann an mit der Glühbirne. Die Glühbirnen hielten damals schon 2500 Stunden ungefähr. Das wären so 2-3 Jahre. Und die hat man dann mithalb des ersten internationalen Kartells auf 1000 Stunden einfach runtergeholt mit Strafen. Also die Firmen, die längere Birnen hatten, die mussten dann einfach zahlen. Ganz knallhart von der Schweiz aus wurde das dann organisiert. Und es gibt zum Beispiel eine Glühbirne, die wurde vorher produziert, die glüht jetzt noch. Die ist von 1901, die hängt in Kalifornien. Die glüht jetzt noch. Genau. Ist das wahr? Ist ja unglaublich. Die ist in Kalifornien, in Livermore. Das ist eine Stunde von San Francisco weg. Die haben jetzt dieses Jahr, sind sie schon in Vorbereitung für die große Geburtstagsfete, 110 Jahre. Und wir haben Bilder von in dem Film von der Fete, als sie 100 wurde. Da wurde der amerikanische Fahneneid geleistet. Da haben die Leute sich verkleidet. Da kam das Fernsehen. Da wurde eine riesige Torte gebacken mit einer großen Glühbirne drauf. Und alle Leute, die da waren, 800 Leute, haben dann Happy Birthday zu der Glühbirne gesungen. Ich habe den Film gesehen und ich glaube, die haben sogar gebetet da, ne? Oder täusche ich mich da? Das war der Fahneneid. Da wurde Treue der amerikanischen Flagge geschworen. Da haben sie die Pfadfinder des Ortes irgendwie aufmarschieren lassen mit einer großen Fahne und die Glühbirne, die hängt ganz oben in der Ecke, die hat sich das alles angeguckt. Die wird übrigens auch von einer Webcam begleitet. Die kann man 24 Stunden lang anschauen. Das ist Centennial Lightbulb. .com oder sowas. Also man Livermore in Centennial Bulb sucht, dann findet man sie. Und die ist 24 Stunden an und die sind jetzt schon bei der dritten Webcam, weil die immer wieder mal kaputt gehen, weil die natürlich auch eine Sollbruchstelle haben. Ne? Aber die Birne, die glüht weiter. Ne? Da kann man sagen, Treueeid auf die Glühbirne hat noch niemand geschworen, sondern auf die Fahne. Über 100 Jahre eine Glühbirne. Das ist vielleicht ein tolles Beispiel dafür, wie lange auch andere Produkte halten könnten, wenn die Industrie oder die, sagen wir mal, die verantwortlichen Ingenieure nicht diesen Verschleißfaktoren da einbauen würden. Genau, das wurde dann in den 50er Jahren wurde das richtig zur Debatte unter den Ingenieuren. Das sieht man in den Fachzeitschriften der Zeit, wo die gesagt haben, also finden wir das jetzt gut oder nicht? Und es gab wirklich so zwei Bewegungen. Die eine Seite meinte, es ist unsere Pflicht als Ingenieure das Beste zu machen. Und das ist ja auch eigentlich der Instinkt, den man hat, wenn man so einen Beruf studiert. Und dann gab die anderen, die gesagt haben, die Ökonomie läuft super gut damit, wir müssen das einfach machen. Und was der Chef sagt, das wird halt dann auch so produziert. Und das ist eine ganz wilde Debatte gewesen. Da gibt es auch ganz spannende Zitate bis hin, dass sie politisch argumentieren und sagen, also in dem Fall amerikanische Ingenieure, die gesagt haben, unser Land hat immer eine Führungsrolle gehabt und jetzt sind wir Zerstörer und befinden uns damit in der Führungsrolle. Und andere, die religiös argumentieren und sagen, Gott hat uns diese ganzen Rohstoffe gegeben und wir verschwenden jetzt einfach viel zu schnell. Das ist halt auch das Problem. Am Anfang dachten wir finden da ein paar Beispiele und das ist kurios, aber dann haben wir so viele Geschichten gefunden, so viele Beispiele und in so vielen Industrien, dass wir dann gemerkt haben, das ist wirklich die Basis der Konsumgesellschaft und das Wachstum findet halt einfach nur deswegen statt, weil das immer schneller geht und die Sachen immer schneller kaputt gehen. Und dann ist man halt ganz schnell bei der Frage, wie geht's weiter, weil das natürlich ganz viel Müll produziert, die Rohstoffe werden verbraucht und nicht wieder dem Kreislauf zugeführt. Irgendwann wird es nicht mehr so weitergehen. Wir können ja auch nicht irgendwann jeden Tag alles umtauschen. Das ist rein mathematisch schon, hat das eine Begrenzung. Und da sind dann wirklich die interessanten Fragen aufgetaucht, die wir dann auch gerne mit den Zuschauern immer debattieren. Also da ist ganz, ganz viel Energie und ganz viele Fragen. Das hat mich sehr gefreut, dass es da so viele Reaktionen gab. Also Cosima, was hat dich eigentlich an das Thema rangeführt? Was war der Auslöser, einen Film zu produzieren über dieses Thema? Ja, das Thema an sich ist eigentlich nicht neu. Also gerade in Deutschland, das Wort Sollbruchstelle ist ja so eine Geschichte, die immer wieder rumgeht. Die Leute haben Verdacht, die denken sich was, man erzählt darüber, aber keiner weiß es halt wirklich ganz genau. Und wir wollten wirklich ein für alle Mal wirklich die Beweise darlegen, ob das wirklich stimmt und wie krass es wirklich ist. Zweitens hat mich halt interessiert, dass die ja gerade ältere Leute immer wieder sagen, ja, früher hat alles länger gehalten und dann fragt man sich ja irgendwann, stimmt das jetzt oder nicht? Stimmt das, Opa? Genau, wenn man dann hört wir haben zum Beispiel von Leuten, jetzt rufen uns natürlich auch Leute an oder die schreiben uns E-Mails und die erzählen uns, dass sie wirklich Produkte haben, die lange halten, die schon seit 20 Jahren in der Küche stehen. Und Deutschland ist auch interessant in dem Zusammenhang, weil wir sind ja oft jetzt in diesem kapitalistischen Wachstumssystem richtig gefangen und können uns was ganz anderes gar nicht richtig vorstellen. Aber es gab ja praktisch auf der Ostseite schon ein Alternativmodell und in der ehemaligen DDR gab es ja sogar eine Vorgabe, dass zum Beispiel Kühlschränke 25 Jahre halten sollten, weil die Rohstoffe einfach nicht da waren und nicht verschwendet werden konnten. Und dementsprechend haben die Ingenieure das dann auch hingekriegt. In Berlin habe ich mehrere Freunde, die diese alten Kühlschränke haben und die funktionieren tipptopp. Ja, im Westen natürlich viel bespottet und verlacht. In der Ignoranz des arroganten Westlers wurden viele Ostprodukte natürlich als minderwertig und lachhaft verspottet. Ich kann mich noch genau daran erinnern, Autos sowieso, aber auch andere Haushaltsgeräte, die galten als was? Die galten als unschick und unsexy. Klar, und dabei gibt's jetzt in Berlin in diversen Altbauwohnungen, wo die Leute WGs gründen oder so weiter, tauchen auf einmal diese Kühlschränke überall wieder auf. Und auf dem Flohmarkt werden zum Beispiel die Nava-Glühlampen gerne gesucht. Das war eine Birne, die in den 80er Jahren erfunden wurde. Die sollte wieder 2500 Stunden halten, wie die erste Glühbirne schon irgendwie fast ein Jahrhundert davor. Die wurde hergestellt, die wurde im ganzen Ostmarkt vertrieben und dann hatten die 1983 die Idee, wir könnten die doch eigentlich dem Besten anbieten, das ist doch ein großer Fortschritt, dass die länger hält. Und dann sind die auf eine sind die nach Hannover gefahren auf die große Glühlampenmesse und haben diese Glühlampe angeboten und alle haben sich totgelacht und meinten, ihr seid wohl wahnsinnig, dann habt ihr keine Jobs mehr. Das haut uns ab mit diesen Dingern, wahrscheinlich, haben die gesagt. Genau, und jetzt diese Glühbirnen, die werden jetzt auf den Flohmärkten heiß gesucht, weil die einfach länger halten, weil gerade wenn man die so im Flur oder ins Klo oder irgendeine Ecke hängt, wo man nicht so gut rankommt, ist das doch eigentlich ganz praktisch, wenn man da nicht ständig hochklettern muss. Ne? Gibt es so eine Art schwarze Liste der am meisten, am brutalsten sich verschleißenden Produkte? Ja, die schwarze Liste der am meisten sich verschleißenden Produkte. Was hätten wir denn da? Nummer 1. Ja, wir wollten in dem Film jetzt eigentlich nicht eine bestimmte Firma anklagen, weil das ist ja das ganze System. Und wenn wir jetzt eine Firma anklagen und die macht das dann vielleicht wirklich anders, dann müssen die vielleicht irgendwann zumachen und alle anderen machen so weiter. Ich glaube, das geht eher, es ist pro Industrie. Also es gibt Produkte wie zum Beispiel Elektronik, wo oft einfach Chips eingebaut werden, die dann irgendwie zum Beispiel so und so viele Seiten drucken und dann gibt es eine Blockade und man weiß nicht genau, was das Problem ist und schon der Kostenvoranschlag ist viel zu teuer. Ne? Dann gibt es Produkte wie die Mode, wie Klamotten, wo sozusagen die Sollbruchstelle auch so ein bisschen im Kopf ist, wo wir dann sagen, das vom letzten Jahr, das muss ich jetzt austauschen, weil damit kann ich nicht mehr auf die Straße. Ne? Dann gibt es natürlich auch die Geschichte mit den, dass man zum Beispiel ja ein neues Betriebssystem installiert und dann dann funktioniert der Scanner nicht mehr, weil der Driver nicht akzeptiert wird. Also ich glaube, die Sollbruchstelle hat sehr, sehr viele Formen. Und sie hat aber immer mit Konsum zu tun. Ich glaube, wenn es darum um wirkliche Bedürfnisse geht, dann müssen die Sachen halten. Also eine Sollbruchstelle ist ja bis jetzt zum Beispiel nicht in Zügen oder Flugzeugen aufgetaucht, an Tankstellen auch nicht. Es gibt Sachen, wo klar ist, die müssen halten, dann halten die auch. Aber wenn es um Konsum geht, da ist die Versuchung eben sehr groß. Das ist ein System, das auf lange Sicht sich nicht tragen wird. Der Planet wird irgendwann ausgeblutet sein, die Rohstoffe werden irgendwann verbraucht, verheizt, verwurstet, verarbeitet sein. Was muss geschehen, damit das Ganze in eine neue Richtung geht, in eine andere Richtung, in die Richtung, die nicht Verschwendung ist und... Ich glaube, da kann man ganz, ganz viel machen. Also ich hatte am Anfang wirklich Sorge, dass wir jetzt nur einige Theoretiker finden, die daherreden und keine konkreten Ideen haben oder uns alle irgendwie aufs Land in den Ökobauernhof schicken oder so. Aber es war interessant zu sehen, dass es schon ganz, ganz viele Konzepte gibt und die auch ganz verschiedene Herangehensweisen haben. Also man muss sich jetzt, glaube ich, auch gar nicht für eine Richtung entscheiden oder so. Zum Beispiel gibt es ein Konzept von Michael Braungart und William McDonough. Die haben ein Buch geschrieben, das heißt Cradle to Cradle. Das ist praktisch von der Wiege bis zur Wiege. Also die wollen einen Kreislauf schaffen. Die sagen, im Moment produzieren wir von der Wiege ein Produkt und dann kommt das irgendwann ins Grab, in die Müllhalde und dann ist das Material verloren. Und die schlagen jetzt vor, dass das Design sich ändern muss und das muss so entworfen werden, dass man praktisch die Materialien richtig gut hinterher wieder trennen kann, ganz sauber. Das ist meistens machbar, wenn man das wirklich so angeht und dann kann das Material auch wieder in den Kreislauf rein und dann macht das gar nichts, wenn wir ganz schnell die Sachen verschwenden, weil dann wird das einfach wieder neu benutzt. Die Metapher, die die beiden verwenden, ist die Natur. Die sagen, man sagt ja auch nicht zu einem Kirschbaum im Frühling, mit 5 Blüten reicht das doch, weil mehr Kirschen werden ja sowieso nicht gegessen, sondern da wird geblüht bis zum Abwinken und was runterfällt, das wird halt gefressen oder das wird zum Kompost oder so, das geht einfach wieder in das System rein und da sagt dann irgendwie keiner, das ist Verschwendung. Also die beiden, die wehren sich sehr gegen diese Idee, dass wir nur reduzieren sollen, dass das alles Askese ist. Ich glaube, damit würde man jetzt auch nicht sehr weit kommen, ne? Wie heißt der nochmal? Baumgart oder Baum? Braungart. Braungart. Michael Braungart, ja. Der war früher bei Greenpeace und ja. William McDonough ist ein Architekt aus den Staaten. Die beiden arbeiten zusammen und diese Idee findet auch sehr viel Interesse und wird schon angewandt. Also im Film zum Beispiel sieht man eine Textilfabrik. Textil ist ja sehr giftig. Also zum Beispiel die machen, das war eine Textilfabrik, die Bezüge macht für Sofas und Sitze und so weiter. Und das Ironische ist, wenn ich da drauf sitze, dann ist das legal, aber was ich abschneide, was übrig bleibt, das wird offiziell als Sondermüll deklariert und das wird in Spanien in Bilbao in der Fabrik extra verbrannt. Das heißt, das atmet man ein, da sitzt man drauf, das sind Fasern, die auf den Klamotten landen und so weiter. Und die sagen, das muss halt eigentlich so sauber sein, dass man das auch essen oder einatmen könnte. Und dann kann man das weiterwenden und diese Fabrik funktioniert. Die machen Geschäfte, die verkaufen und die sind eigentlich jetzt gar nicht so billig, aber die sind billiger auf lange Sicht, weil sie keinen Schaden verursachen. Ja, ich glaube, hier ist gerade das Problem. Also der taucht ja auch in deinem Film auf und ist natürlich sehr sympathisch, ne? Wenn der sagt, die Natur kennt keine Abfälle, die Natur kennt keinen Müll und deshalb müssen wir so produzieren wie die Natur. Sehr sympathisch, sehr einleuchtend erstmal, aber doch finde ich also, das wird nicht funktionieren, ne? Weil einfach der Punkt da draußen gelassen wird. Die produzieren, wer ist das? Das ist die Industrie, das sind die Unternehmen und denen kommt es nicht drauf an, ein Produkt herzustellen, das sagen wir gesamtgesellschaftlich ökologisch korrekt ist, sondern die haben ihre Verwertungsinteressen und das ist das Einzige, was zählt. Ne? Wenn die also sehen, wir können so ein Produkt erstmal teurer herstellen und dann ist keine Nachfrage da, also deshalb kommt mir das irgendwie so ein bisschen romantisch vor, sympathisch zwar auf der einen Seite, aber nicht realistisch. Ich glaube, das Problem ist, dass die, wenn die zum Beispiel von den Kirschbäumen und den Blüten reden, das klingt natürlich auch erstmal wieder nach Öko-Bauernhof, ne? Aber die sprechen auch von Produkten, die eigentlich eher giftiger sind. Ne? Also diese Klimatex, dieses Stoffpatent, das funktioniert, das wird gekauft, das haben zum Beispiel einige Fluglinien und die benutzen das. Und dann gibt's ein anderes Beispiel, das ist Möbel für Büros, das ist ja auch oft sehr viel Plastik und so weiter. Also es sind auch nicht immer Materialien, das ist jetzt auch nicht nur immer nur Holz oder so, also die benutzen auch Plastik und Metalle und giftigere Stoffe, aber was sie halt machen wollen, ist, dass das wieder dem Kreislauf zugeführt wird, damit man nicht so viel davon produziert und das dann einfach wegschmeißt. Also ein Beispiel zum Beispiel wäre jetzt die Handys, da ist ja dieses Coltan drin, das ist ein Metall, was ganz selten ist, das gibt's inzwischen ja eigentlich nur noch im Kongo. Und da die Preise natürlich so hoch sind, dafür so viele Handys produzieren, ist das finanziert das den Bürgerkrieg praktisch mit. Und wenn man da jetzt eine Variante entwickeln könnte, wie man das wieder rausholt oder die Handys halt vorher alle irgendwie einsammelt und dieses Material wieder rausholt, dann müsste man das halt nicht ständig einkaufen gehen. Mal davon abgesehen von der Gefahr, dass es vielleicht wirklich irgendwann alle ist. Und das, also wir wollten halt versuchen, wirklich auch moderne Beispiele zu finden. Ein anderes Beispiel ist jetzt Warner Phillips, der ist halt einer, der gehört zum Phillips-Clan, die in den 20er Jahren schon bei diesem Glühbirnenkartell mit dabei waren. Und er ist ein Urenkel davon und hat jetzt eine eigene Firma und das ist ein ganz knallharter Geschäftsmann, der wirklich einfach nur Geld verdienen will. Und dessen Glühbirne hält 25 Jahre. Die kostet auch 25 mal so viel, aber die verkauft sich auch, weil die also weniger Energie verbraucht und weil man einfach das Thema dann halt erstmal vergessen kann. Man muss sich da nicht kümmern, das Licht geht nicht aus und dann ist es Wochenende, man muss erstmal einkaufen. Und er meint halt auch, man muss sich Gesamtrechnung sich angucken. Ne? Die billige Glühbirne, die ist eigentlich nicht billiger, ne? Die ist halt nur scheinbar billiger, aber wenn man dann sich die ganzen Transportkosten anguckt, das ganze Petroleum und dann hinterher die Umweltschäden und dann das Recycling, was natürlich wir in dem Moment nicht bezahlen. Vielleicht kommen da noch irgendwelche Rechnungen hinterher auf uns zu. Ne? Auf wen? Das ist die Frage. Er hat natürlich völlig recht, dass man das alles einkalkulieren müsste. Ja? Transportkosten und Energie, die gebraucht wird zur Herstellung. Also er denkt, wenn er auf dieser Ebene diskutiert, wieder gesamtwirtschaftlich, ja, gesamtgesellschaftlich wollte ich sagen. Ne? Auf der einen Seite hast du aber gesagt, und so sehe ich das auch, ein knallharter Geschäftsmann, der sagt, Ökologie und Geschäft geht muss Hand in Hand gehen, ja. Aber da guckt er aus seiner, sagen wir, aus der Froschperspektive des Unternehmers. Er will Profit machen für seine Unternehmung und weiß genau, diese Art und Weise zu produzieren, wie ich produziere, ist teurer, ja, gesamtgesellschaftlich. Ja? Und da diese Kosten, diese gesamtgesellschaftlichen Kosten, die muss dann halt die gesamte Gesellschaft tragen. Genau, das ist ungefähr das Gleiche, wie wenn die Atomindustrie argumentiert, wir sind die sauberste und die billigste Art und Weise, Energie zu produzieren. Das stimmt vielleicht sogar, wenn du erstmal oberflächlich hinguckst, aber was die einfach nicht tun, ist Lagerkosten, Bewachungskosten für die nächsten 1000 Jahre mitzukalkulieren. Ja, das wird dann wieder umgewälzt auf die Gesamtgesellschaft. Und so sehe ich das bei diesem Philips-Söhnchen auch ein bisschen so, ja. Ich glaube, dass man muss und man kann, das ist ja auch unsere Chance, die Sache von verschiedenen Richtungen angehen. Also wir könnten zum Beispiel jetzt als Verbraucher sagen, ich kaufe halt jetzt vielleicht mal ein paar Sachen, die länger halten. Dann produziere ich jetzt mal ein bisschen weniger Müll. Ne? Also zum Beispiel, wenn man das Handy jetzt nur alle 2 Jahre austauscht und nicht jedes Jahr, das wäre ja schon die Hälfte des Mülls dann und die Hälfte des Koltans. Aber es wäre natürlich gut, wenn das gleichzeitig auch von anderen Veränderungen begleitet wird, wie zum Beispiel auch die, was Gesetze angeht, wenn man jetzt zum Beispiel bestimmte Chemikalien einfach illegal machen würde. Im Moment sind viele Chemikalien legal und die Firmen benutzen die dann auch, weil sie sagen, das ist legal, ich verletze hier nicht das Gesetz, aber dass die Allergien verursachen, interessiert dann irgendwie niemanden und die Leute gehen natürlich alle dann zum Arzt und das bezahlt dann zum Beispiel jemand anders, ne? Also wir haben wirklich, da hast du vollkommen recht, wir haben ein Gesamtproblem, dass oft im Moment wir als Kunde gucken uns den Preis an und sagen, das ist jetzt richtig billig, das ist ein schönes Angebot. Wir denken nicht an die Kosten von später, die Firma auch nicht. Und die Kosten, die dann entstehen, die sind im Moment externalisiert. Die zahlt der Staat oder die zahlen wir durch Steuergelder oder die zahlen jeder selbst. Also ich habe zum Beispiel jetzt von Leuten in Kleidungsgeschäften gehört, dass zum Beispiel, wenn die neue Kollektion reinkommt, dass viele erstmal Allergien haben. Und ich nehme an, dass die, wenn die dann nicht arbeiten und sie weniger verdienen oder sie müssen zum Arzt gehen, die Medikamente bezahlen. Das ist natürlich sind Kosten, die der Laden nicht trägt und die Fabrik auch nicht. Und die Arbeiter dort möchte ich gar nicht wissen, welche Probleme die dann ständig haben. Ne? Das ist was, wo man vielleicht wirklich gesetzlich reingehen müsste, aber vielleicht können wir das auch als Wähler wieder machen. Ne? Oder dieser englische Ausdruck, vote with your feet, also dass man mit seinen Füßen praktisch wählt, ich gehe jetzt in einen anderen Laden, dass man praktisch diese Veränderung nach und nach erzwingt, weil sonst, klar, wird das immer so weitergehen. Im Moment ist wirklich ein bisschen auch so eine Tendenz, dass diese ganzen unangenehmen Kosten einfach nach außen verlagert werden. Es sollte vielleicht, Cosima, eine Institution geschaffen werden, die diese Vorgänge steuert, reguliert, überwacht und die auch einen Blick auf alles hat, was produziert wird und auf seine Nachhaltigkeit und seine Sauberkeit hin prüft. Und da sollte ein Ministerium untergeordnet werden. So müsste es eigentlich zugehen in einer gerechten Welt. Gut, ich weiß, es ist alles illusorisch. In dieser ungerechten Welt, in der wir leben, ist sowas Illusion, aber man müsste es fordern und zumindest als mögliche Alternative hinstellen. Da sind wir wieder beim alten Thema. Ne? Du hast jetzt gerade wieder den Konjunktiv benutzt. Ne? Man sollte, man müsste sowas schaffen. Und Cosima begibt sich jetzt auch auf ein gefährliches Gebiet, weil sie sagt, ja, also in der gleichen Richtung, man müsste dann anders wählen, damit es Erfolg hat. Aber gut, die Probleme sind ja seit vielen Jahren schon bekannt und alle Parteien kennen diese Probleme auch und sollen wir jetzt die Grünen wählen? Was passiert in Stuttgart, in Baden-Württemberg im Moment? Sind die ja wohl, könnten die Grüne Partei vielleicht sogar jetzt die stärkste Partei werden bei den nächsten Wahlen? So sieht's aus. Nur, es gibt ja Erfahrungen mit anderen Parteien auch in den letzten, sagen wir, 120, 130 Jahren, die eben immer dann, wenn sie an der Macht sind, dann korrumpiert werden, Kompromisse eingehen müssen von mir aus und dann verlieren sie halt den Bezug zu ihrer Herkunft und ich glaube, auf der Ebene wird sich das auch da wieder abspielen. Thema Kaufen, Wegschmeißen, Neukaufen, dieser Kreislauf muss durchbrochen werden, du hast ein paar Vorschläge gemacht, das sind natürlich alles Ansätze, die auf irgendeine Art durchgesetzt werden sollten, klar, die Konsumenten selber müssen ran. Letzten Endes haben wir es irgendwo auch immer ein bisschen in der Hand. Was mich noch interessiert, der Film ist, der ist relativ neu, ne? Von wann ist der? Genau, wann habt ihr angefangen, den zu produzieren? Also wir haben vor 3 Jahren angefangen. Das dauert natürlich eine Weile, bis man sowas auf die Beine stellt, weil gerade mit, wir sind verschiedene Länder gereist, wir haben Archivmaterial eingekauft, das kann man mit einem Sender nicht machen. Also im Endeffekt sind da 9 Sender dabei. Wir sind jetzt letztes Jahr im November fertig geworden, dann ist der Film in Spanien gelaufen, der ist jetzt auch schon in Norwegen gewesen, nächste Woche in Deutschland und Frankreich am 15. auf Arte. Der wird jetzt noch in Australien und in Finnland laufen, Schweiz und Belgien waren jetzt auch gerade dran. Es ist wirklich so eine typische europäische Koproduktion, was mich sehr gefreut hat, wo man natürlich auch eine Idee in verschiedenen Ländern verbreiten kann, gerade weil jedes Land auch schon verschiedene Lösungsvorschläge so ein bisschen hat, die kulturell ganz gut passen. Also die Amerikaner zum Beispiel denken halt gerne darüber nach, wie kann ich jetzt wirklich Business machen und trotzdem noch Sachen herstellen, die halten. Und trotzdem ein Good Guy bleiben, ne? Zum Beispiel, ne? Und in Deutschland ist es, glaube ich, sind die Leute also auf dem Niveau des Verbrauchers schon gut organisiert. Es gibt viel mehr Ökosupermärkte, die einfach auch schon größer sind und dadurch auch günstiger sind. In Frankreich, da wir gerade über Politik gesprochen haben, hat die Décroissance, die Degrowth, also die, die das Wachstum ein bisschen zurücknehmen wollen und anders definieren wollen, die haben ihre eigene Partei. Also es gibt da wirklich interessante Vorschläge. In Spanien merke ich gerade, es wird sehr, sehr viel debattiert. Die haben jetzt angefangen, den Film in Universitäten zu zeigen. Die Studenten müssen teilweise jetzt schon Hausarbeiten darüber schreiben. Und wie würdest du da rangehen? Findest du das ethisch okay? Wie wird das im Film gelöst und so weiter? Und ich sehe da wirklich viele Möglichkeiten, aber natürlich ist es nichts, was man jetzt irgendwie so heute auf morgen machen kann. Was mir auch gut gefällt, ist die Variante, auch eine amerikanische, der Sammelklage. Also die haben ja die ersten 3 iPod-Modelle hatten eine Batterie, die nach 18 Monaten kaputt ging. Und das war zufällig auch genau die Zeit, wo auch so das neue Modell auf den Markt kam. Und da haben 2 Videokünstler, die Brothers Neistat, die auch eine sehr, sehr lustige Kurzfilme machen, die haben einen kleinen Kurzfilm ins Netz gestellt und haben einfach Graffitis in ganz New York verteilt, dass diese Batterie nach 18 Monaten kaputt geht, weil sie meinten, wenn ich jetzt $500 dafür ausgebe und mir dann gesagt wird, diese Batterie ist kaputt und die kann man nicht austauschen, ich muss jetzt ein neues Gerät kaufen, dann will ich das vorher wissen und wir sagen das jetzt allen. Und dieses Video ist irgendwie von Millionen Leuten gesehen worden und die sind dann vor Gericht gegangen. Und das war eine Sammelklage mit Zehntausenden von iPod-Besitzern. Und inzwischen, die jetzigen iPods, man kann die Batterie austauschen und die Garantie ist auch verlängert worden. Das heißt, dieser Druck hat jetzt wenigstens ein bisschen was schon erreicht. Also zumindest, dass man wählen kann, mache ich ja jetzt neue Batterien rein und zahle ein bisschen weniger oder tausche ich das wirklich ganz komplett aus. Also es geht halt immer wieder um dasselbe, auch glaube ich, um Bewusstsein, um zu wissen, was sind die Kosten, was sind meine Möglichkeiten, was sind meine Rechte, damit man einfach sich besser entscheiden kann, damit man nicht nur aufs Preisschild guckt. Ich glaube, das ist nicht sehr gut, wenn man auf lange Sicht denken möchte. Hören wir doch mal rein in den Film, wenn ihr einverstanden seid. Ich habe den hier auf eurer Internetseite und der Film heißt Comprar, Tirar, Comprar, La Historia Secreta de la Obsolescencia Programada, de Cosima Danoritza. Es un documental que habla de la Obsolescencia, bueno, Obsolescencia Programada, das ist der eingebaute Verschleißfaktor. Der Film ist, nehme ich an, Cosima, auf Spanisch hier auf dieser Seite, oder ist der in genau, mehreren Sprachen? Genau, du hast hier gerade jetzt die Variante von Televisión Española, die den Film mitproduziert haben. Auf Deutsch heißt er Kaufen für die Müllhalde, also hat in jedem Land einen anderen Titel. Gut, hören wir mal in die spanische Version rein und dann gleich auch nochmal in die deutsche, ne? Gut, der ist ja auch auf YouTube, nehme ich an, oder? Die deutsche Variante läuft nächste Woche auf Arte, die ist noch nirgendwo zu sehen im Moment. Gut. Wir hätten höchstens noch den Trailer auf Englisch. Läuft Dienstag, sagst du, in Deutschland auf Arte. Um wie viel Uhr, weißt du das? Also auf Arte, das ist Dienstag, 20.15 Uhr in Deutschland, Kaufen für die Müllhalde. In Frankreich haben sie eine andere Sendezeit, 20.40 Uhr. Ich nehme an, das ist einfach eine Zeit, die sich dort eingespielt hat. Ich frage das deshalb, weil das ist fantastisch, dass es dann schon um 8.15 Uhr ist. Weil wenn das erst um 10 Uhr wäre, dann hätten die Leute, die das von hier aus, von Spanien aus sehen wollen, das Problem, einen Gewissenskonflikt, weil um nächsten Dienstag um 10 Uhr ist, Fußball, Nicht Fußball, bueno, Fußball auch, aber das ist, glaube ich, Real Madrid, aber das ist ja nicht Fußball. Da ist Boykott um 10 Uhr nachts, soll man 5 Minuten alle Geräte ausschalten, das Licht ausschalten, als Protest gegen Endesa und Iberdrola und alle diese Elektrizitätsgesellschaften, weil sie uns jetzt wieder ganz brutal die Preise sie raufgesetzt haben. Aber wenn das schon um 8 ist, kein Problem. Con algo que ocurre cada día en oficinas y hogares de todo el mundo. La impresora escupe páginas. Una pieza impresas. De la impresora ha fallado y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico. El meu tècnic fa un diagnòstic previ. Pero aquest diagnòstic ja són 15 euros més IVA. Seguramente será difícil encontrar las piezas para poder repararla. Realment, repararla no li surt molt a compte. Que repararla parlem d'uns 110, 120 euros. Tienes impresoras desde 39 euros. Jo t'aconsellaria que miressis impresoras noves. Així que, sens dubte, jo em compraria una nova, eh? No és casualitat que los tres vendedores sugieran comprar una nueva impresora. Si acepta, Marcos será una víctima más de la obsolescencia programada, el motor secreto de nuestra sociedad de consumo. Damit fängt halt oft die Geschichte an für die Leute. Man hat ein Gerät, was kaputt geht, man weiß nicht genau, was es ist. Gerade mit der Elektronik sieht man das ja dann auch nicht mehr wie früher, wo man vielleicht sehen konnte, was jetzt einfach zerbrochen war oder so. Und dann passiert es halt, dass die Läden sagen, uff, es ist viel, viel billiger. Diese Woche haben wir im Angebot Drucker für 39 Euros. Der Kostenvoranschlag kostet ja schon 15 und dann die Stunde des Technikers und es gibt ein Minimum von 3 Stunden und so weiter und so fort. Das heißt, dieses ständige Wegschmeißen wird uns natürlich auch sehr, sehr leicht gemacht. Und wir haben natürlich dann auch in vielen Debatten überlegt, was sagen wir den Leuten, weil das produziert natürlich wirklich Arbeitsplätze, diese ständige neue Produktion. Und wenn das Gerät, wenn das Reparieren wirklich teurer ist, kann man natürlich auch verstehen, wenn die Leute sich dafür entscheiden. Und da finde ich halt, gibt es Ansatzpunkte, die vielleicht interessant sein können. Zum Beispiel, dass man halt ein gutes Gerät kauft und sich das zum Beispiel teilt. Also ich fand zum Beispiel das ganz toll, dass in Deutschland viele Mietshäuser eine Waschmaschine haben, eine gute, die steht unten und die teilen sich alle. Oder wie in England, dass eine Waschmaschine gemietet wird und die hält natürlich tendenziell länger, weil die auch gerne bessere Geräte kaufen, weil die wollen ja nicht jede Woche dann kommen müssen und das reparieren müssen. Und weil es geht ja nicht darum, den Apparat zu besitzen. Also es ist ja kein Sammlerstück oder so. Es geht ja darum, dass man waschen kann. Ne? Und das Gleiche passiert auch mit vielen anderen Sachen. Ne? Oder zum Beispiel die Mietfahrzentralen oder die Carshare-Agenturen, wo man Autos sich teilt. Oder wir haben jetzt erzählt, in England gibt es Systeme, das sind Tauschmärkte, die gibt es ja in Spanien auch schon, wo man praktisch ein Objekt gegen ein anderes austauscht. Und das darf natürlich auch nicht nur der komplette Müll und Nippes sein, das muss was sein, was jemand anders gebrauchen kann, sondern sagen die einfach nein. Und da gibt es jetzt auch schon so eine Weiterentwicklung, dass die praktisch Punkte geben. Also man gibt ein nützliches Objekt in das System rein, kriegt Punkte, kann sich dafür was anderes besorgen. Das Ergebnis könnte halt hoffentlich sein, dass man einfach von dieser Idee dieses ständigen Wachstums wegkommt. Dieses Wachstum ist praktisch unsere Religion und das muss so sein und das scheint das einzige System zu sein. Und dabei hat es ja vorher auch schon andere Systeme gegeben. Und dieses Austauschen ist ja auch eigentlich ein viel realistischer Level, der wirklich mit Bedürfnissen zu tun hat und mit dem, was wir brauchen. Man geht ja auch zum Beispiel oft einkaufen, weil man jetzt müde ist oder weil man Freunde treffen will, aber in Wirklichkeit geht es ja um die Freunde und es geht jetzt nicht um das, was man sieht. Also ich glaube, der Trick ist klar, dass die Werbung uns oft halt auch wirklich eine Sache verkauft und dabei geht es um was ganz anderes. Und also zum Beispiel Serge Latouche, der gehört zu dieser Decrease-Bewegung, wo es darum geht, das Wachstum ein bisschen zurückzunehmen. Er meint, es geht auch nicht darum, jetzt einfach aufzuhören zu konsumieren. Er sagt, die Leute konsumieren 26 Mal mehr Sachen als zu Marx-Zeiten, aber wir sind halt nicht 26 Mal glücklicher. Und es geht ja eigentlich darum, den Reichtum mal neu zu definieren. Der Reichtum ist ja nicht, wenn ich jedes Jahr ein neues Handy habe. Der Reichtum ist ja, wenn ich gute Freunde habe oder wenn ich Zeit habe oder wenn ich studieren kann oder wenn ich meine Freizeit so verwenden kann, wie ich möchte und nicht einfach nur arbeite, damit ich kaufen kann. Und damit ich kaufen kann, muss ich mehr arbeiten. Und wenn ich arbeite, produziere ich mehr. Und das muss ich dann auch wieder selber verbrauchen, weil sonst sagen ja die Politiker, ihr habt nicht genug gekauft dieses Jahr an Weihnachten. Die Wirtschaft ist wieder in Gefahr. Leute, macht mal, ne? Ja, aber welcher Politiker oder welcher Wirtschaftsboss denkt denn schon in den Kategorien von Glück und Lebensqualität? Die denken einfach nur in den Kategorien von Umsatz und Verschleiß und Verkauf und Finanzmärkte und es muss immer weitergehen. Hat nicht Sarkozy vor einem Jahr oder so so eine Art Umfrage gemacht oder Erhebung, wie sehr, wie viel die Leute glücklich sind oder sowas, ne? Irgend so ein Quatsch da, ja? Ist natürlich kein Quatsch, sich die Frage zu stellen, aber dass das vom Staat aus angeleiert wird, ist ja doch erstaunlich. So. Es gibt ein Glücksbarometer, glaube ich, von der UNO. Das wird, glaube ich, jedes Jahr veröffentlicht. Und da gibt es so ein Länderranking, wo die Leute am glücklichsten sind. Dann kommt immer Finnland oder irgendwie sowas an erster Stelle, weil die meisten Handys haben. Und die meisten Selbstmorde. Das ist natürlich auch eine Definition von Glück. Also wo ich immer höre immer von Bhutan, das ist ein asiatisches Land, wo anscheinend wirklich das Glück jedes Jahr gemessen wird. Und was ich auch spannend fand, dass die neue englische Regierung hier konservativ-liberal ist, dass die jetzt in Bhutan sich umgeschaut haben und auch mal anfangen wollen, Glücksbarometer zu messen und zu gucken, ob den Leuten zum Beispiel ihr Job Spaß macht oder so. Es geht ja nicht nur darum, wie viele Stunden kann ich arbeiten und wie kann ich noch mehr Stunden machen, damit ich mehr verdiene, sondern gefällt uns das eigentlich? Und ich fand das sehr spannend, dass gerade so ein Land wie England sich jetzt aus Asien da eine Idee holt. Also die Idee scheint jetzt so rumzu. Ich glaube, wir merken allmählich, das macht jetzt nicht nur glücklich. Man müsste auch noch irgendwie was anderes ranholen. Dein Wort in Gottes Ohr. Die Hörner aus der Krühe und die Herzen sind aus Befass. fent ara sí, d'anima sortint en és el de fer. Contrabanda FM, Niemandsland, 91.4. Estáis escuchando un programa no siempre y no solo en lengua alemana. Treinta años después, Helmut Höger, un historiador de Berlín, encuentra pruebas de las actividades del comité ocultas entre los documentos internos de los miembros del cártel. Empresas como Philips en Holanda, Osram en Alemania y Lámparas Z en España. Hier haben wir ein Kartelldokument. Da steht: The average life of lamps for general lighting service must not be guaranteed, published or offered for another value than 1000 hours. Presionados por el cártel, los fabricantes realizaron experimentos para crear una bombilla más frágil que cumpliera con la nueva norma de las 1000 horas. La fabricación estaba rigurosamente controlada para asegurarse de que se cumplía la norma. Eine Maßnahme bestand beispielsweise darin, einen Prüfstand zu errichten, in dem viele kleine Sockel zu finden sind, in die dann wiederum einzelne Exemplare aus verschiedenen Produktionsreihen eingeschraubt wurden. Und Firmen wie Osram haben dann genauestens protokolliert, wie lange diese Lampen brannten. Phobos creó una complicada burocracia para imponer sus reglas. Los fabricantes eran multados severamente si se desviaban de los objetivos marcados. Hier haben wir eine Straftabelle aus dem Jahr 1929, die genau zeigt, wie viel Schweizer Franken Strafe für 1000 verkaufte Glühbirnen die Mitglieder des Kartells zahlen müssen, wenn die Lampen länger halten als zum Beispiel 1500 Stunden. Das, was wir jetzt gerade gehört haben, ist praktisch, als das in den 20er Jahren anfing, als sie beschlossen haben, die Glühbirne auf 1000 Stunden herunterzufahren und alle Fabrikanten zu bestrafen, die Glühbirnen hergestellt haben, die länger hielten. Wir haben dann noch weiter recherchiert und bis knapp 100 Patente gefunden, die seither angemeldet wurden in verschiedenen Ländern für Glühbirnen, die weniger Energie verbrauchen, die länger halten. Aber davon sind eben wirklich fast keine auf den Markt gekommen. Es gibt da ein ganz berühmtes Beispiel, die sogenannte Binninger-Birne. Das war ein Erfinder aus Berlin, der die alte Nava-Fabrik wieder aktivieren wollte und eine Birne herstellen wollte, die 100.000 Stunden hielt. Die verbrauchte ein bisschen mehr Energie und die hatten schon einen Vertrag mit dem Senat, weil die sich gesagt haben, wenn die länger halten, dann müssen wir nicht so oft die Birnen in den Ampeln austauschen. Es gibt nicht so viele Unfälle, wenn die Birnen ausfallen und so. Aber diese Produktion ist nie geschehen. Also ich habe gehört, er hatte irgendwie ein paar Tage, bevor das losging mit der Produktion, einen Unfall. Sehr verdächtig. Also wir haben es dann jetzt nicht speziell mit diesem Fall befasst, weil das ZDF schon einen Dokumentarfilm nur über diese eine Birne gemacht hat. Aber ich habe schon von einigen Leuten gehört, dass es wirklich hin und wieder passiert, dass ein Patent für was Besseres erfunden wird. Und dann geht das aber nicht in Produktion, weil der Markt das einfach nicht gebrauchen kann. Ja, das ist ein Thema, das ist ja mit eurem Thema sehr eng verknüpft. Das Wegschließen von Patenten. die wahrscheinlich unheimlich viel Energie sparen könnten von Technologien, von sauberen Technologien und Techniken. Die verschwinden sehr oft. Die werden, der Erfinder kriegt ein Trinkgeld oder ein Schmiergeld und das Patent verschwindet irgendwo in den Tresoren eines großen Konzerns. Dafür gibt es bestimmt eine Menge Beispiele. Klar, das wäre nochmal ein anderes Thema für einen Film. Auch eine Sache, das ist genau wie die Sollbruchstelle, da gibt es viele Geschichten und es wäre interessant, da mal nachzuforschen und wirklich auch die konkreten Beweise zu finden, weil ich denke, da mischt sich auch Legende und wahre und dramatisierte Geschichten alles zusammen. Aber es kann schon sein, dass da was dran ist. Also im Fall der Glühbirne sieht man ja, dass es auf alle Fälle stimmt. Und dass sie keine Skrupel haben, notfalls auch Leute aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, außerdem ist ja so, dass Kartellabsprachen eigentlich verboten sind, ja, weil sie das normale Funktionieren des Marktes und die Konkurrenz, die alles vorantreiben soll, ja, tendenziell außer Kraft setzen. Und warum passiert es trotzdem überall, oder weiß ich, Preisabsprachen bei Benzin oder solche Geschichten, ne? Laufend passiert es und obwohl es theoretisch verboten ist. Ne? Ein weiteres Beispiel dafür, dass sich der Staat, die Politiker selber abgeschafft haben, sich selber zurückgenommen haben, einfach die Funktion, die sie eigentlich haben sollten, die ihnen zugedacht ist, nicht mehr wahrnehmen. Es ist einfach oft viel zu verquickt. Also ich habe zum Beispiel bei den Glühbirnen konkret mal nachgefragt, wer jetzt diese Lebensdauer entscheidet. Und da habe ich eine Antwort bekommen, dass es da einen Ausschuss gibt, der unter anderem auch in Brüssel tagt und sich trifft. Und der Ausschuss, große Überraschung, besteht teilweise aus Herstellern. Und das ist natürlich dann ganz klar nicht ganz so objektiv, wie es sein könnte, wenn da jetzt eine Verbraucherorganisation drin sitzen würde oder nur Verbraucher oder nur Politiker. Und wenn dann, es scheint dann wirklich so zu sein, dass die Fabrikanten sagen, 1000 Stunden ist die beste Kombination von allem und dann wird das eben geglaubt. Ja, da sind wir wieder beim Thema Konsumterror und Lobbyismus, wo die Konzernagenten ihre Schreibtische direkt in den Ministerien haben und die Gesetze praktisch den Ausschüssen oder den Ausschussmitgliedern diktieren. Da hatten wir vor ein paar Monaten darüber berichtet, über dieses Thema. Da haben wir ein sehr tolles Buch vorgestellt von dem Thomas Wiczorek über die geplünderte Republik. Willst du an was Rundes denken? Denk an einen Plastikball. Willst du was Gesundes schenken? Schenke einen Plastikball. Lass ihn hüpfen, lass ihn springen. Und er wird dir Freude bringen. Plastikball, Plastikball, Plastikbälle überall. Auf der ganzen ersten Welt gibt es sie für wenig Geld. Wirf ihn deiner Liebsten zu, sie wirft ihn zurück. Und du fängst ihn wieder auf, so einfach ist das Glück. Wirf ihn hoch ins Sonnenlicht, denn er hat ja kein Gewicht. Plastikball, Plastikball, Plastikbälle überall. Auf der ganzen ersten Welt gibt es sie für wenig Geld. Die Zeit ist ein Flugzeug, es fliegt durch den Raum. Wir sitzen im Cockpit, es ist wie im Traum. Wir sitzen ganz vorn, das ist eigentlich verboten. Doch wir sind die Kinder vom Autopiloten. Plastikball, Plastikball, Plastikbälle überall. Auf der ganzen ersten Welt gibt es sie für wenig Geld. Plastikbälle auf der dem Wasser Plastikbälle auf dem Land. Plastikbälle fliegen durch die Luft und fliegen an die Wand. Plastikbälle leicht und schön werden niemals untergehen, denn mit jeder neuen Welle kommen neue Plastikbälle. Ihr hört Niemandsland, wir hören einen Beitrag, ein Interview mit Frau Cosima Danoritzer. Frau Cosima Danoritzer ist hier im Studio und beschreibt uns ihren Film und das Thema des Films. Es geht um den Konsumterror. Cosima, für alle Hörerinnen und Hörer, die sich vertiefen wollen in die Materie, was können wir denen empfehlen? Beziehungsweise was könntest du ihnen empfehlen? Wo können sie weiter forschen? Es gibt eine Menge Filme, die jetzt in letzter Zeit rausgekommen sind. Ich glaube, es ist ganz klar, dass jetzt Interesse daran besteht, irgendwas zu ändern und weiter zu fragen, auch wenn die Lösungen jetzt noch alle nicht klar sind, aber es wird gesucht. Also es gibt zum Beispiel eine kleine Animation, The Story of Stuff, die Geschichte der Dinge, La Historia de las Cosas, ist im Netz zu sehen. Das ist eine Animation, die einfach diesen Kreislauf von Produktion, Verkaufen, benutzen, möglichst schnell wegschmeißen, wieder produzieren und wieder wegschmeißen, einfach grafisch sehr nett darstellt und nebenher auch einfach ein bisschen erklärt, wie die Wirtschaft funktioniert. Die haben das jetzt auch ausgeweitet auf bestimmte Produkte, konkret die Elektronik oder konkret bestimmte Nahrungsmittel. Dann ein Film, der für mich eine große Inspiration war, ist The Corporation, die Kooperation, kanadischer Dokumentarfilm, der einfach diese Perversität einer Gesellschaft darstellt, wo es wirklich nur um das Bruttosozialprodukt geht, egal wie. Da kommen zum Beispiel so Beispiele vor, dass wenn eine große Umweltkatastrophe irgendwo passiert und das wird aufgeräumt und geputzt und gesäubert, dass diese neue wirtschaftliche Aktivität nicht jetzt irgendwie als Schaden gilt, den man irgendwie wieder ausgleichen sollte, sondern dass es auch als neue wirtschaftliche Aktivität zählt, dass es praktisch in die Pluskolumne eingetragen wird. Das heißt, je mehr Umweltschäden, je mehr Müll und so weiter, desto mehr Wirtschaft haben wir und desto mehr passiert und desto mehr Motivation, dass wir so weitermachen, dass es ist schwer, sich vorzustellen, wie man das dann ändern soll, wenn wir den Müll und die Schäden einfach irgendwann schon brauchen, damit die Leute Arbeitsplätze haben. Also es geht ja so weit teilweise auf den Müllhalden in Südamerika, dass man den Leuten dort jetzt schon beibringt, wie sie wieder neue Objekte aus den Sachen machen können und recyceln. Das heißt, die hängen praktisch vom Müll jetzt schon ab und wenn wir irgendwann keinen Müll mehr produzieren, dann wird irgendjemand sagen, ja, aber dann nehmt ihr denen doch die Arbeitsplätze weg. Ein anderer Film, der mir auch sehr gut gefällt, ist The Century of Self. Das ist ein Film über die Geschichte des Marketing und darüber, wie wir einfach gelernt haben, jetzt während eines ganzen Jahrhunderts, das ist ja auch ein langsamer Prozess gewesen, Glück und Selbstbewusstsein mit Objekten zu assoziieren. Und das ist ja auch oft das Problem, dass wir gelernt haben, dass man mit einem Objekt Freunde finden kann. Oder also es geht ja oft wirklich um ganz konkrete Bedürfnisse, ein Zuhause zu haben, Kontakte zu haben, interessante Aktivitäten und Arbeiten zu haben. Und uns wird halt immer wieder suggeriert, dass die irgendwie Dinge tun können für uns. Ne? Und manchmal können die uns dabei helfen. Aber ein ausgedehnter Konsum kann das jetzt eigentlich nicht alleine erreichen. Und dieser Film rollt das sehr schön auf. Dann wollte ich noch erzählen, ich habe gerade mir den Text angehört von dem vorherigen Lied über die Geschenke und so weiter und da fiel mir ein, dass es ein paar sehr interessante Reaktionen gab, weil unser Film jetzt im spanischen Fernsehen genau zu der Zeit gelaufen ist, als die Leute alle wild in der Stadt gesucht haben, was kaufe ich jetzt meinen Freunden, meiner Familie, die haben schon alles, ich finde nichts, da gibt's einfach nichts mehr, was sie wirklich brauchen und eine Freundin von mir hat also den Film gesehen und hat danach dann beschlossen, sie kauft jetzt keine Gegenstände mehr, weil ihre Eltern sowieso schon alles haben. Die hat Gutscheine gemacht und hat die Leute zum Essen eingeladen und ist mit ihnen weggefahren und so weiter. Und das fand ich eine ganz, ganz tolle Idee, weil das ja auch eine wirtschaftliche Aktivität ist, genauso wie wenn man jetzt Sachen repariert und statt sie einfach wegzuschmeißen. Also ich finde, da gibt's einfach ganz tolle, spontane Ideen. Also ich glaube nicht, dass das Thema irgendwie verloren ist. Ich glaube, wir können da wirklich eine Menge machen. Cosima, eure Homepage, sagst du nochmal die Adresse, damit die Leute auch mitschreiben können? Also man kann in verschiedenen Stellen nachgucken. Ne? Wir haben also der Film ist hier in Spanien von Media Tres Catorce produziert, Media 3.14. Da ist auf der Website dann natürlich eine Information. Ansonsten haben wir Facebook-Seiten für alle Sprachvarianten. Da steht dann immer jeweils, wann irgendwo ein Interview erschienen ist, wenn es ein Festival gibt, wenn wir irgendwo hinfahren und die Debatte machen. Also ist das Facebook für Comprar, Tirar, Comprar, für die Katalanen, Comprar, Jensar, Comprar. Kaufen für die Müllhalde haben wir auch schon eingerichtet. Auf Französisch heißt der Prêt-à-jeter. Titel, der mir auch sehr gut gefällt, den sie sich da erfunden haben. Ne? Prêt-à-porter, Prêt-à-jeter. Da kann man also wirklich sich reinklicken und einfach gucken, wo wir gerade sind, wo wir hinfahren, wo wir was machen. Darüber kann man uns kontaktieren. Und dann in dem Monat ungefähr wollen wir den DVD rausbringen mit allen Sprachen, mit Extras. Es gibt ja auch Geschichten, für die wir leider keinen Platz mehr hatten. Das ist da alles zu finden. Jo, dann viel Glück. Wir werden jetzt den Nachrichtenblock einspeisen und danach, ich hoffe, du bleibst noch, und nach den Nachrichten können wir uns noch ein bisschen über das Thema weiter unterhalten. Desde Andalucía saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de Nibaslan de Radio Contrabanda. Samstag, 12. Februar 2011. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen. Madrid. Eine Meldung vom Montag, dem 7. Februar. Ausländerinnen ohne gültige Aufenthaltserlaubnis, die sogenannten Sin Papeles, erhalten eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Spanien, wenn sie von ihrem Ehemann oder Partner misshandelt werden. Dies plant die spanische Regierung in einer Novelle zum Ausländerrecht zu verankern. Ein Richter muss dabei zuvor allerdings Indizien einer Misshandlung aktenkundig machen. Barcelona. Ein Ende mit dem Tempolimit auf den Zufahrtsstraßen nach Barcelona hat Kataloniens neue Rechtsregierung CiU beschlossen. Die Beschränkung auf 80 Stundenkilometer soll mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden. Eingeführt hatte diese Maßnahme die Drei-Parteien-Koalition aus Linken und Grünen, um sowohl den Smog als auch die Zahl der Unfälle zu reduzieren. Beides geht nachweislich durch ein Tempolimit zurück. Nun hatten wir diese Woche einen der schlimmsten Smog-Alarme der letzten Jahre hier in Barcelona. Rußpartikel aus Dieselöl stehen dicht wie eine Glocke über der frühlingshaft sonnigen Stadt. Kein Lüftchen regte sich tagelang. Babys und alte Menschen röchelten. Die Autoindustrie ist glücklich, die Raser auch. Verkehrte Welt. Dienstag, 8. Februar. Kataloniens Landesregierung, die Generalitat, macht einen Rückzieher und setzt wegen des starken Smogproblems die Aufhebung ihres zuvor aufgehobenen Tempolimits vorerst aus. Irgendjemand hatte da doch ein kleines Einsehen. Eine Meldung aus Kairo. Immer mehr Zeugen bestätigen gegenüber der internationalen Presse und Menschenrechtsorganisationen die zahlreichen Fälle von Entführungen und Folter durch Ägyptens Sicherheitsorgane, Polizei und Geheimpolizei. Allein seit dem 25. Januar sind nach Angaben der arabischen Menschenrechtsorganisation ANRI, Arab Net for International Human Rights, 2000 Menschen verschleppt worden. Normale Bürger verschwinden auf offener Straße, werden in Autos gezerrt und in Verhörzentren verbracht und dort misshandelt. Wahrscheinlich ist das schon jahrelang passiert, nur jetzt, wo die Weltöffentlichkeit einen Blick auf dieses Land wirft, kommt das nach und nach zum Vorschein. Berlin. Die Bundesregierung hat aufgrund der ägyptischen Revolution gegen den Diktator Mubarak ihre Waffenverkäufe an das Regime vorerst ausgesetzt. Plötzlich macht man sich in Berlin Sorgen um die Menschenrechte in Ägypten. Schluchz, schluchz. Schluchz, schluchz erklingt es aus dem deutschen Außenministerium. 2010 verkauften deutsche Waffenhändler für ca. 22 Millionen Euro Waffen an Mubaraks Armee. 2009 waren es 77,5 Millionen. Der Exportschlager 2010 war übrigens Maschinengewehre. 880 Maschinengewehre gingen an die ägyptischen Militärs. Wahrscheinlich um die bei einem Volksaufstand in die Menschenmenge reinzuhalten. Die Meldungen vom Mittwoch, dem 9. Februar, eine Meldung aus Java. Christenverfolgung im muselmanischen Indonesien. Hunderte fanatisierte radikale Muslims überfielen und zündeten auf Java zwei christliche Kirchen an. Der Mob war mit einem Gerichtsurteil unzufrieden, in dem ein Christ zu, nach ihrer Meinung, geringen 5 Jahren Haft wegen Gotteslästerung verurteilt worden war. Lächerlich, Todesstrafe, brüllte der Mob. Nur 5 Jahre für Gotteslästerung. Das ist lächerlich. Hängt ihn auf, haut ihn tot. Verrückte Welt. Eine Meldung vom Donnerstag, dem 10. Februar. Ägyptens Geheimdienstchef, der heimliche Wunschkandidat für eine Weiterführung der Diktatur mit milderem Gesicht, ein gewisser Herr Suleiman, droht jetzt offen mit einem Militärputsch und einem Blutbad an den protestierenden Oppositionellen, falls diese nicht von der Straße verschwinden und mit dem Regime verhandeln wollen. Eine Meldung aus New York. Der Spanier Rodrigo Rato, zwischen 2004 und 2007, also kurz vor der Krise von Lehman Brothers, Direktor des Internationalen Währungsfonds, hatte kein einziges Anzeichen einer Finanzkrise bemerkt. Als solide und auf gesunder Basis stehend bezeichnete der IWF seinerzeit die schlimmsten Zockerbanken. Dann kam der große Crash. Rato war schon in seinem Heimatland unter Verdacht geraten, als die Witwenkasse der Guardia Civil von seiner Verwandtschaft veruntreut worden war. Solchen Leuten vertraut man dann noch die Weltfinanzen an. Verkehrte Welt. Die Ratten werden eingesetzt, um die Kornspeicher zu bewachen. Eine Meldung aus Afrika. Es geht um die Jagd auf Homosexuelle. Schwule und Lesben leben gefährlich in Afrika. In Südafrika überfluteten Bürgerinitiativen vorige Woche die Server des Justizministeriums mit mehr als 140.000 Mails als Protest gegen sogenannte korrigierende Vergewaltigungen. Um sie von ihrer sexuellen Orientierung abzubringen, hatte unlängst ein Nachbar die bekennende Lesbe Millicent Geiger 5 Stunden lang gefoltert und vergewaltigt. Solche Übergriffe sind in der männerdominierten südafrikanischen Gesellschaft nicht selten. Ein besonders brutaler Fall von Schwulenverfolgung wurde vergangenen Mittwoch im ugandischen Kampala bekannt. Dort wurde der Schwulenaktivist David Kato, der war 43 Jahre alt, mit einem Hammer erschlagen. Dem Mord war eine Hetzkampagne des ugandischen Magazins Rolling Stone vorausgegangen. Achtung, hat nichts zu tun mit unserem Rolling Stone Musikmagazin. Das Blatt hatte mehr als 100 Homosexuelle geoutet, Kato sogar mit Foto und die Schlagzeile hängt sie gedruckt. Dagegen war er vor Gericht gezogen, es sprach ihm eine Entschädigung zu. Außerdem hatte er sich gegen ein geplantes Homosexuellengesetz engagiert, das die Todesstrafe für gleichgeschlechtlichen Verkehr vorsah. Zwar wurde es nicht verabschiedet, trotzdem gelten Homosexuelle in Uganda als freiwillig. Sie werden beleidigt, bedroht und verprügelt, so wie in vielen Ländern Afrikas. Die Regierungen schweigen dazu oder billigen die Übergriffe sogar. In 37 Ländern auf dem Kontinent wird Homosexualität strafrechtlich verfolgt. Europa, Thema Demokratie. Die Bundesrepublik Deutschland ist demokratischer als Frankreich. Jawohl, da staunt man. Großbritannien und sogar die Schweiz. Jo. Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Zürich und des Wissenschaftszentrums Berlin. Die Forscher haben ein Demokratiebarometer entwickelt, einen Index, der misst, wie 30 etablierte Demokratien die Prinzipien Freiheit, Gleichheit und Herrschaftskontrolle umsetzen. Primus ist Dänemark, gefolgt von den übrigen skandinavischen Ländern. Deutschland landete hinter den USA auf Rang 11. Großbritannien und Frankreich schneiden mit Rang 26 und 27 sogar schlechter ab als Italien. Das ist erstaunlich. Italien ist auf Rang 22, obwohl ihr Präsident die Bordellrepublik eröffnet hatte. Und die Mafia da an der Macht ist. Verrückte Welt. Aber wir wissen nicht, wie die Studie zustande gekommen ist. Hintergrund ist, dass es beispielsweise in Frankreich relativ wenige Parteien gibt. Das erklärte Marc Bühlmann von der Uni Zürich. Zudem sei die Mitbestimmung in den Betrieben schwach entwickelt und es habe immer wieder Berichte über brutale Methoden der Polizei gegeben. Deutschland konnte Pluspunkte sammeln, weil viele Frauen im Parlament sitzen und Gesetzgebung, Rechtsprechung und Regierungsgewalt vorbildlich voneinander getrennt sind. so heißt es in diesem Bericht. Dafür schränken die vielen Vetomöglichkeiten durch den Bundesrat und das Verfassungsgericht unsere Regierungsfähigkeit ein. Das sagt Wolfgang Merkel, der hat nichts mit der Angela Merkel zu tun, der die Demokratieforschung am Wissenschaftszentrum Berlin leitet. In der Schweiz seien Frauen unterrepräsentiert und die Wahlbeteiligung von einkommensschwachen Schichten sei niedrig. Die umfangreichen Mitbestimmungsrechte würden vor allem von vermögenden alten Männern genutzt. Thema Verkehr. Das Zugunglück in Sachsen-Anhalt hätte vermieden werden können. Seit über 10 Jahren wissen Verkehrsministerium und Bahn von den Gefahren auf der Strecke. 10 Menschen waren ums Leben gekommen, als ein Güterzug auf der Strecke von Magdeburg nach Halberstadt ungebremst in einen Personenzug raste. Das passierte vor 10 Tagen. Zwar ist das Zugunglück, so kommentiert der Spiegel in einem umfangreichen Artikel zu diesem Thema, zwar ist das Zugunglück in Sachsen-Anhalt vermutlich auf Fahrlässigkeit zurückzuführen, der Lokführer des Güterzugs hat offenbar 2 Haltesignale übersehen. Gegen ihn wird ermittelt. Fest steht jedoch schon jetzt, der Unfall hätte verhindert oder abgemildert werden können, wäre die Strecke an dieser Stelle, Achtung, mit der punktförmigen Zugbeeinflussung, die heißt PZB, das ist eine automatische Bremstechnik, ausgestattet gewesen. Der Güterzug wäre automatisch gestoppt worden, sobald er das erste Haltesignal überfuhr. Magneten am Gleis hätten ein Signal an die Lok gesendet. Die im Westen seit Jahrzehnten eingesetzte Technik ist im Osten bis heute nicht flächendeckend eingebaut. Dabei war der Unfall von Hordorf nicht der erste auf einer eingleisigen Strecke. Bereits im Juni 1996 schreckte ein ähnliches Unglück Bahn und Behörden auf. Damals kamen bei Kleinfurrer in Nordthüringen 2 Menschen ums Leben. Ja, ein typischer Fall von Problem bekannt, aber geizig. Teure Systeme wurden gespart. Vielleicht zum Abschluss dieses nicht sehr langen Katastrophenblocks eine Meldung zum Thema Finanzgeschäfte. Sensationell. Zum ersten Mal muss der Bundesgerichtshof entscheiden, ob die Deutsche Bank Kunden, hier heißt es sehr diplomatisch, falsch beraten habe, im Klartext, ob die Deutsche Bank die Kunden abgezockt hat. Es geht um ein Konstrukt, das heißt CMS Spread Ladder Swap. Werner, würdest du das kaufen? Würdest du ein CMS Spread Ladder Swap kaufen? Ich bin unheimlich scharf da drauf, ja. Ja, was da so sexy klingt für viele Anleger, die auch nicht gut Englisch können, die überhaupt keine Ahnung haben, was sich dahinter verbirgt. Es ist einfach eine Zockerwette, ein Zockerwettpapier, das gutgläubigen Bürgern angedreht wurde von vampirhaften Deutsche Bank Finanzberatern, um ihnen wirklich die Millionen aus der Tasche zu ziehen. Es gibt also ein Urteil. Das Urteil hat Signalwirkung nicht nur für kleine und mittelständische Unternehmen. Rund 200 Städte und kommunale Zweckverbände von Hagen bis Pforzheim oder Würzburg haben mit der Deutschen Bank ähnliche Swap-Wetten geschlossen. Der Gesamtschaden beträgt nach Schätzungen mehr als 1 Milliarde Euro. Allein beim Bundesgerichtshof sind deshalb bereits 7 Verfahren anhängig. In unteren Gerichtsinstanzen laufen mehrere Dutzend Prozesse, Spätfolgen der Finanzkrise. Die Deutsche Bank muss um ihr Image bangen und hohe Schadensersatzforderungen fürchten. Was war passiert? Im Zentrum des Streits stehen, wie gesagt, gerade die riskanten Zinswetten wie der CMS Spread Ladder Swap. Mathematiker hatten solche Derivate zunächst zur Zinsoptimierung ersonnen, zur begleitenden Absicherung großer Finanztransaktionen. Der Kunde setzt aber einen Betrag darauf, ob Zinsen steigen oder fallen. Schon Schwankungen um ein paar Hundertstel Prozentpunkte können dabei auf Verlust oder Gewinn entscheiden. Außer den Erfindern und hochspezialisierten Hedgefondsmanagern konnte freilich kaum jemand die maßgeblichen Feinheiten verstehen. Solche Papiere hat also die Deutsche Bank ihren Kunden angedreht. Diese Kunden waren Kommunen, deutsche Kommunen, Städte, Werner. Ja, völlig legal. Also im Grunde geht es darum, dass die Bank gegen den Kunden, beziehungsweise der Kunde gegen die Bank wettet, ja. Und jetzt kann man sich natürlich ausrechnen, vorstellen, wer größere Chancen hat, die Wette zu gewinnen, weil wenn der Kunde verliert, gewinnt die Bank. Ja? Und die werden natürlich nur solche Sachen den Kunden anbieten, wo sie über 50% Wahrscheinlichkeit haben zu gewinnen. Schon deshalb ist es ein Schwachsinn, sich auf sowas einzulassen. Ja, die können auch nach Monte Carlo fahren und alles auf Rot setzen. Da hätten sie wahrscheinlich mehr Chancen, auf lange Sicht was zu gewinnen, als mit diesen Haien. Die Deutsche Bank muss aber auch noch aus einem anderen Grund um ihr Image fürchten. Wenn wir an Herrn Ackermann denken, dann gab es doch gerade, weil du vorher auch erzählt hast aus der Schweiz, dass die Frauen da in den Vorstandsetagen und so unterrepräsentiert sind, hat er doch, wo er dann gefragt wurde, wie es denn in Deutschland bzw. bei der Deutschen Bank aussieht, wo er dann zugeben musste natürlich, dass die Frauen da auch unterrepräsentiert sind, hat er aber gesagt, ja, er würde es schon gut finden, wenn da auch ein paar Frauen dabei wären. Das würde alles so ein bisschen bunter machen. Ja. Dann gab es natürlich großen Skandal da in der Presse auch über diese Äußerung und dann sein Sprecher, der dann versucht, das noch hinzubiegen und hat dann gesagt, ja, der Herr Ackermann, das sei eben noch ein Kavalier der alten Schule. Ja, die geben sich gerne so paternalistisch, auch wie Berlusconi, der beschützt natürlich diese Mädchen, der hilft ihnen aus der Patsche und versorgt sie mit Bargeld und hat keinerlei Hintergedanken. Er ist ein Kavalier der alten Schule, jawohl. Das ist eigentlich das Lieblingsbild dieser alten Lustgreise. Ackermann zähle ich auch dazu, sehe ich in der Öffentlichkeit als Gönner und Wohltäter hinzustellen und ihre sexistischen Schweinereien noch als was Tolles hinzustellen, als Kavalier alter Schule und alles, was sie dann an Verbrechen begehen oder Vergewaltigungen an Minderjährigen, sind Kavaliersdelikte. Toll. Verkehrte Welt. Thema Beschäftigung. Während der rund 2 Jahre dauernden Wirtschaftskrise hat sich der Arbeitsmarkt drastisch gewandelt. Zwar blieb ein scharfer Anstieg der Arbeitslosigkeit durch Maßnahmen wie Kurzarbeit oder die Nutzung von Arbeitszeitkonten in Deutschland aus, so heißt es offiziell. Doch innerhalb der Beschäftigungsgruppen zeigen sich deutliche Verschiebungen. Immer mehr einfache Jobs verschwinden, qualifizierte Arbeitsplätze entstehen dagegen neu. Besonders im Industrieland Baden-Württemberg ist der Wandel enorm. Dort verloren in der Metall- und Elektroindustrie zwischen März 2008 und März 2010 rund 10% der An- und Ungelernten ihren Job, während es bei den Ingenieuren einen Zuwachs von mehr als 6% gab. Noch deutlicher zeigte sich der Wandel in der Automobilbranche. Dort gab es einen Rückgang der Beschäftigung für An- und Ungelernte um knapp 15%. Selbst bei Facharbeitern reduzierte sich die Zahl um knapp 5%, während sie bei Ingenieuren um fast 14% stieg. Das war Arbeit. Schatz und Tadel war er los. Zum Abschluss noch eine Meldung aus Kairo. Das ist der glücklichste Tag in meinem Leben. Das ist das Motto von vielen Kairoten, oder wie heißen die Einwohner von Kairo? Die Kairoer. Von vielen Kairoern. Der Jubel ist grenzenlos. Ganz Kairo, ganz Ägypten feiert Freitagnacht den Rücktritt von Präsident Mubarak, der das Land 30 Jahre lang als Autokrat beherrschte. Das ist die abschließende Meldung. Wir gratulieren. Jo. Worte, bitte räumt hier auf. Meine Freundin kommt gleich, wie sieht denn das hier aus? Versteckt eure Drogen, ihr Vater ist Polizist. Oh Papa, bitte vergiss nicht, dass du auf Bewährung bist. Immer wenn ich aus der Schule komm, lauf irgend so ein Tantra-Sturz. Stell diesen Jimi Hendrix ab, weil ich noch Cello üben muss. Warum spielt ihr eigentlich überall diese albernen Parolen dran? Und bitte zieht euch etwas an. Spannt wie Zeugenbänker, Richter kriegen Punker und Spießer, kleine fiese Revoluzzer. Linke Kommunisten gebären Chauvinisten. Pedanten machen immer Nestbeschmutzer. Doch im Alter irgendwann gleichen sie sich an. Wer Steine werfer, Rebellen jungen Jahren, wird Außenminister im Frack mit kurzen Haaren. Der Vater wahrscheinlich war plötzlich unwahrscheinlich stolz. Vergessen, vergeben, wir sind aus dem gleichen Holz. Ich bin mir sicher, Alice Schwarzer Sohn, einmal angenommen, sie hätte ein, er würde sicher dauernd so wie ich Pascha des Monats sein. Nur der Präsident George W. hat wie sein Vater mal das Land regiert, bei dem hat's irgendwie nicht funktioniert. Spannt die Zeugenbäcker, Richter kriegen Punker, Spießer, kleine, fiese Revoluzzer. Linke Kommunisten gebären Chauvinisten, Pedanten machen immer Nestbeschmutzer. Doch im Alter irgendwann gleichen sie sich an. Zu den Dingen, die sich niemals ändern. Auch ich wollte nie so sein wie meine Eltern. Doch jetzt, wo ich es bin, weiß ich, die auch nicht. Aber spannt die Zeugenbänker, Richter kriegen Punker, Spießer, kleine, fiese Revoluzzer. Linke Kommunisten gebären Chauvinisten, Pedanten machen Nestbeschmutzer, doch im Alter irgendwann gleichen sie sich an. Spannt die Zeugenbänker, spannt die Zeugenbänker. Richter kriegen Punker, Richter kriegen Punker. Spießer, Revoluzzer, Spießer, kleine, fiese Revoluzzer. Doch im Alter irgendwann. Gestern Abend und gestern Nacht große Kontrabanda-Fete, großes Kontrabanda-Fest, 20 Jahre. 20 Jahre Kontrabanda FM, ein freies Radio hier in Barcelona. Wir haben das gefeiert, einmal mit einem großen Fest, mit einem Konzert. Die Gruppen Murgace und Che Sudaka haben da mächtig eingeheizt. Es wurde abgehottet, nicht bis in den frühen Morgen, aber doch bis in die Nacht hinein. Und es gab einen Besucherrekord. Noch nie auf einer Kontrabanda-Fete strömte so viel Volk, buntscheckiges Volk zusammen, wie gestern Abend. Das Ganze fand statt in La Farinera del Clot. Das war Gran Via Corts Catalans im Centre Cultural. Übrigens ein sehr schönes Gebäude, sehr toll, im dritten Stock, ein Riesensaal. Und alles, was Rang und Namen hatte, zumindest von Kontrabanda, war da vertreten. Ein paar Eindrücke, die habe ich hier festgehalten. Ich habe dich natürlich vermisst. Werner, hast du das verschwitzt gehabt, diese Sache? Ich bin ganz zerknirscht. Ich hatte mir das aufgeschrieben, dann hatte es im Kopf, aber gestern Abend habe ich einfach nicht mehr dran gedacht. Ne? Ja, ich glaube, dir hätte es gefallen und da hättest du ganz schön abtanzen können. Und ich komme dann zum 40-Jährigen nochmal. Geraucht wurde natürlich unten auf der Straße. Als ich mich näherte, stand da eine Riesenmannschaft und rauchte da fleißig vor sich hin. Was wurde denn da geraucht? Tabak. Ah, warte. Por sorpresa, estaba mucha gente, creo que buena energía y muchísima gente, lo cual quiere decir que sí, que vienen a ver, a escuchar, a bailar con Che Sudaca, pero también siguen fieles a Contrabanda, supongo, ¿no? Mucho, esperemos que sea así también, y alegría. Kommen wir zum Thema Kultur. Was da so knarzt, ist die Gruppe Driver und Driver. Kampf im Kulturkaufhaus. Premium-Kunde profitieren Sie auch von den Vorzügen unserer Gutenberg-Lounge. Bei Kaffee Latte und Sloterteig-Pastetchen im dritten OG die Wissensflat zum Nulltarif genießen. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Bücher an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken, an Rücken. Die Kultur. Gut, ich erlöse euch jetzt von diesen wummernden, hämmernden Beats. Das ist vielleicht jetzt doch nicht der richtige Moment. Wir haben 11:55. Es ist Samstagvormittags. Wir haben Besuch im Studio. Cosima, die hat uns ihren Film vorgestellt. Wir laden gerade noch einen Teil dieses Films runter. Bis dahin werden wir über die Berlinale sprechen. Die Berlinale ist eröffnet in Berlin, die 61. Und in der Berlinale Jury bleibt ein Platz leer. Der iranische Regisseur Jafar Panahi fehlt. Er ist gemeinsam mit seinem Kollegen Mohammed Rasulov ins Visier des Regimes geraten und zu Haft, Berufsverbot und Schweigen verurteilt worden. Spiegel Online bringt hier einen engagierten Beitrag zu diesem Thema, unterstützt eine Petition gegen die Urteile. Wir schließen uns natürlich an. Tausende auf der Straße, die für ein besseres Leben demonstrieren, gegen die Unterdrückung und für die Freiheit. Die Welt schaut in diesen Tagen nach Ägypten, wo die Demonstranten auf dem Tahrirplatz ausharren wollen, bis der verhasste Diktator abgetreten ist. Das hat er inzwischen getan. Die Bilder erinnern an jene aus Teheran im Sommer 2009. Vor anderthalb Jahren formierte sich im Iran eine breite Demokratiebewegung. Auch hier forderten die Menschen Reformen und den Rücktritt eines Präsidenten, der sich nur durch Wahlbetrug an der Macht halten konnte. Was ist aus dem Protest im Iran geworden, fragt sich der Spiegel. Demonstriert gegen den gestohlenen Wahlsieg des Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad hat auch der Regisseur Jafar Panahi, der ist 50 Jahre alt, einer der renommiertesten Filmemacher seines Landes. Sein Thema ist die soziale Situation im Iran. Und die ist ganz anders, als sie das Mullah-Regime der Welt zeigen möchte. Hohe Arbeitslosigkeit, Unterdrückung von Frauen, Alkohol- und Drogenprobleme sind weit verbreitet. Panahis Filme Der weiße Ballon von 1995, Der Spiegel von 1997, Der Kreis von 2000, Crimson Gold 2003 und Offside von 2006 sind auf den großen Filmfestivals der Welt ausgezeichnet worden. Doch der iranischen Regierung ist der kritische Künstler unbequem. Das ist das große Thema auf der Berlinale. Wären Sie mal so kritisch mit vielen anderen Dingen? Man freut sich natürlich. Ich glaube, wir sind uns da alle einig. Aber wären Sie mal so kritisch mit den Diktaturen, die Sie selber unterstützt haben? Zum Beispiel wurde nie die letzten Jahrzehnte Mubarak angegriffen. Der ist bestimmt noch ein Zacken grausamer, vielleicht sogar als Ahmadinejad und das Mullah-Regime. Aber den hat man immer als Mustermann dargestellt, als Garant der Stabilität im Nahen Osten. Die Berlinale ist politischer geworden. Warum? Was denkt ihr, Cosima? Ich denke, es gibt große Festivals wie in Cannes, wo die Stars den roten Teppich raufwandern, wo ganz viel Gala gemacht wird. Das ist dadurch einfach auch schon abgedeckt. Ich glaube, einfach dadurch, dass es in Berlin schon stattfindet, da wollen die Leute einfach auch Politik sehen, da wollen sie debattieren, da wollen Filme gesehen werden, wo man hinterher ein Essen machen kann und drüber reden kann. Und ich glaube, dieses Modell, was es eine Zeit lang mal gab, an auch roten Teppich zu machen und große Hollywood-Stars einzuladen, das hat sich einfach nicht bewährt. Mit offenen, mutigen Worten wurde die diesjährigen Filmfestspiele in Berlin eröffnet. Im Mittelpunkt stand ein bewegender Brief des inhaftierten iranischen Regisseurs Jafar Panahi. Der erste von knapp 400 Filmen, die in den kommenden Tagen gezeigt werden, war ein Werk der Coen-Brüder. Habt ihr vielleicht alle gesehen, die Plakate? Die Coen-Brüder haben sich an einen Western rangewagt. Wohl selten zuvor war eine Eröffnungsgala einer Berlinale, so schreibt der Spiegel auf seiner Homepage, so emotional wie in diesem Jahr. Jurypräsidentin Isabella Rossellini las vor der versammelten Prominenz, vor der versammelten Mannschaft hätte ich fast gesagt, am Donnerstagabend ergriffen einen Brief des im Iran zu 6 Jahren Haft und 20 Jahren Berufsverbot verurteilten Regisseurs Jafar Panahi vor. Vorschluss beschreibt Panahi, der ebenfalls in die Jury eingeladen worden war, darin seine Träume. War die Eröffnungsgala bis zu diesem Zeitpunkt mit dem üblichen Geplänkel aus launigen Sprüchen von Berlinale-Direktor Dieter Koslik und Moderatorin Anke Engelke über die Bühne gegangen, kippte die Stimmung plötzlich. Nicht der Eröffnungsfilm True Grit der Coen-Brüder und die Stargäste Jeff Bridges und Josh Brolin standen im Fokus, sondern der unglückliche iranische Regisseur. Ja, gut, geben wir das Wort nochmal Cosima Danorica, die Autorin von diesem Film, der jetzt in den letzten Wochen schon zweimal hier in Spanien im Fernsehen gelaufen ist, im Dezember in TV3 und im Januar in TV2 mit dem Titel Comprar, Tirar, Comprar. Die deutsche Fassung wird es nächste Woche geben auf Arte am Dienstag unter dem Titel Kaufen für die Müllhalde. Und vielleicht erzählst du uns jetzt noch was, wo diese Müllhalden denn sind. Ich muss mich immer daran erinnern, dass einer von unseren Interviewpartnern mir gesagt hat, als wir über den Film gesprochen haben und das Interview geplant haben, er meint, es gibt andere Kulturen, die hinterlassen uns jetzt die großen Pyramiden von Ägypten oder die hinterlassen uns mittelalterliche Kathedralen. Und was werden wir der Zukunft hinterlassen? Und ich habe das Gefühl, wir hinterlassen hauptsächlich große Müllberge. Und die sollen sich dann damit rumschlagen und sehen, wie sie das wieder hinkriegen. Klar, da war nämlich die Frage in dem Film eben, was ist jetzt eigentlich wirklich gegen die Sollbruchstelle einzuwenden? Die beschert uns immer schöne neue Konsumprodukte. Wir können die ständig wechseln. Es gibt immer was Neues. Das bringt Arbeitsplätze. Was ist denn jetzt nun eigentlich wirklich das Problem damit? Und ein Problem ist natürlich, wenn wir immer wieder die Sachen wechseln, dass die dann weggeschmissen werden und das Recycling auch nicht so richtig gut funktioniert und dadurch entsteht halt ein Müll, der auch jetzt nicht unbedingt immer biologisch gut abbaubar ist. Und das ist besonders extrem im Falle der elektronischen Sachen, also Handys und Computer und Drucker und Fernseher und so weiter. Also zum Beispiel der Wechsel jetzt auf das digitale Fernsehen hat Billionen von Müllfernsehern produziert. Und was passiert mit denen? Also laut eines Gesetzes von 2003 müssen die eigentlich in Europa ihr Recycling finden und das Material soll wieder in den Kreislauf. Aber 75% von diesem ganzen Elektronikschrott, und zwar 75% von 50 Millionen Tonnen, die wir im Jahr produzieren, landen illegalerweise in der dritten Welt und die werden dort halt einfach abgeladen. Und im Film haben wir in Ghana gefilmt, wo eine der größten Müllkippen sich befindet. Und die wissen natürlich auch jetzt nicht, was sie mit dem Material machen sollen. Die fühlen sich hier als die Müllkippe der Welt. Die haben die Möglichkeiten nicht. Vielleicht können wir ganz kurz mal einen Clip einspielen. Recycling and disposal really is really counterintuitive and counter to their message. La obsolescencia programada provoca un flujo constante de residuos que acaban en países del tercer mundo, como Ghana, en África. It's been between 8 and 9 years now when I noticed that loads and loads of containers were coming to this country with electronic waste. We're talking about end-of-life computers, end-of-life television sets, which nobody wants in the developed countries. Un tratado internacional prohíbe enviar residuos electrónicos al tercer mundo. Pero los mercaderes usan un simple truco: declararlos productos de segunda mano. Más del 80% de los residuos electrónicos que llegan a Ghana no se pueden reparar y acaban abandonados en vertederos por todo el país. We are at the dump site here in Agbogbloshie. In the past, we have this beautiful river called Odor River, you know, that meandered its way through this area. It was teeming in the past. It had so much fish. So we actually attended a school not very far away from here. So we'd come play football and hang around the river. The fishermen would organize boat rides, I remember very well. But now it's all finished. It's all gone. And that makes me really, really sad. And it makes me angry. Hoy en día, aquí no hay niños jugando después de clase. En su lugar, jóvenes de familias pobres vienen a buscar chatarra. Queman la funda de plástico de los cables para obtener el metal que llevan dentro. Was man in dem Film also jetzt sieht, was ich euch jetzt kurz beschreiben werde, ist, also wir sind auf diese große Müllkippe gefahren in Agbogbloshie. Das ist ein Markt in Accra, in der Hauptstadt von Ghana. Dort ist ein sehr großer Hafen, der praktisch die ganze Region versorgt. Und da fallen natürlich so ein paar Container mit Elektronikschrotten nicht weiter auf. Das ist ein System, was gut organisiert ist, wo viel Geld dabei ist. Da werden Sachen aus vor allem Hamburg und Rotterdam verschifft, viel aus Europa, aus den Staaten auch. Und das kommt halt alles einfach dort an. Und diesen Container, wenn der Zoll die aufmacht, sieht man halt dann vorne so ein paar Computer, die noch gut aussehen. Und wenn dann eben da drauf steht, das ist zweiter Hand, das ist kann man noch reparieren. Oder manchmal schreiben die sogar drauf, das ist ein Geschenk für eine Hilfsorganisation. Und dahinter ist aber dann ein ganzer Container voller Schrott. Und der muss praktisch, wenn man die guten Computer haben will, muss man den Rest halt einfach auch haben. Und die wissen auch nicht, was sie damit genau machen sollen. Und in Agok Bloschi, das ist ein Naturschutzgebiet, das ist ein wunderschöner Fluss gewesen. Da waren ganz viele Leute, also Fischer und so weiter, die haben davon gelebt. Und jetzt ist das wirklich so eine Landschaft wie Tarkowski, wo man einfach nur meilenweit Computer sieht. Dann gibt es die Regenzeit, die das Ganze in den Fluss reingeschwemmt hat. Im Fluss gibt es keinen einzigen Fisch mehr. Also die Vögel, die kreisen und kreisen und warten, dass ein Fisch irgendwie auftaucht, wie sie das eigentlich gewohnt waren und wie ihr Instinkt ihnen das sagt. Und da ist aber kein Fisch mehr. Und natürlich landen diese ganzen Giftstoffe jetzt im Meer. Greenpeace ist auch schon dort gewesen. Die haben einfach mal gemessen, weil jeder Teil des Computers versorgt uns mit anderen Giftstoffen. Also da sind im Keyboard sind andere Sachen drin, als jetzt direkt in dem Plastik und die Weichmacher, also es gibt ganz viele Stoffe und die sind alle ganz ungesund. Also die Kinder, die dort arbeiten zum Beispiel und da versuchen irgendwie noch Metalle zu gewinnen, um die ein bisschen zu recyceln, die sind zum Beispiel alle viel kleiner für ihr Alter. Die haben natürlich ständig Probleme, dass sie sich schneiden, sich verletzen und so weiter. Das heißt, das Geld, was sie verdienen, wird dann oft für Medikamente ausgegeben. Sie sollten natürlich eigentlich eher in der Schule sein, haben aber kein Geld dafür. Die atmen das natürlich ein. Also wir waren dort 4 Tage zum Drehen. Wir sind danach erstmal zum Arzt gerannt, weil wir überall Allergien hatten. Das ist ein Geruch, eine Rauchwolke, die über der ganzen Gegend hängt. Das Tragische ist natürlich, also wenn wir jetzt in Europa ein elektronisches Gerät kaufen, seit 2003 gibt es ein Gesetz, das sagt, das muss in Europa stattfinden, das Recycling. Und wenn ich so ein Gerät kaufe, dann ist das im Preis schon drin. Also ich zahle dafür extra, dass dieses Recycling stattfindet, aber dieses ganze Netzwerk funktioniert nicht richtig und immer wieder finden halt, wie gesagt, 75% ihren Weg in die dritte Welt und dieses Geld, was ich in dem Moment des Kaufs dafür bezahlt habe, dass das ordentlich entsorgt wird, das landet natürlich nicht dort. Und das ist das Problem und ich habe mich jetzt sehr gefreut, dass letzte Woche in den Nachrichten bekannt wurde, dass in Brüssel jetzt dieses Gesetz von 2003 nochmal unter die Lupe genommen wird, weil inzwischen klar geworden ist, dass das eigentlich einfach nicht richtig funktioniert. Also denke, das einfach so weit wegzuschicken, aus den Augen, aus dem Sinn, das funktioniert vielleicht jetzt für ein paar Jahre, aber irgendwann landet dann vielleicht ein Fisch auf unserem Teller, der völlig vergiftet ist zum Beispiel oder Leute mit gesundheitlichen Problemen. Also so oder so, irgendwann werden wir dafür bezahlen müssen und dann doch eigentlich lieber jetzt. Ja, wir haben ja hier, während du gerade deine Kommentare erklärt hast, die Bilder laufen gehabt. Wir haben wirklich diese Müllhalden gesehen. Warst du da selber mit der Kamera auch und hast da gefilmt mit deinem Team oder wie ist das abgelaufen? Genau, ich bin da hingefahren mit dem Kameramann zusammen, Marc Martinez, hier aus Barcelona. Aha. Und wir haben dort einen Aktivisten in Ghana getroffen, Mike Anane, der praktisch seine ganze Zeit darauf verwendet, zu versuchen, die Welt darüber zu informieren, was da eigentlich passiert, weil er natürlich weiß, viele Leute wissen das einfach nicht. Wenn man irgendwie das neue Handy im Laden sieht, dann denkt man natürlich nicht daran, was damit jetzt eigentlich passiert und oder denkt, das wird schon gut gehen irgendwie mit dem Recycling und er hat das Greenpeace gezeigt, er lädt die Politiker ein, er versucht irgendwie den Leuten das klarzumachen. Aber es ist ein Kampf, der sehr schwierig ist, weil natürlich die ganzen Firmen, die das produzieren, die wollen das gerne so weitermachen. Wir wollen auch weiter konsumieren. Jetzt alleine durch die Umstellung auf die digitalen Fernseher sind die jetzt von 300 Containern im Monat auf 500 hochgegangen, weil diese Fernseher jetzt alles ankommen. Das Problem ist einfach, ein ordentliches Recycling ist sehr, sehr teuer. Also ich weiß zum Beispiel hier von Electro Recycling, das ist eine Firma hier in der Nähe von Barcelona, die sehr viel vom Punt Wert, von den Sammelstellen zum Recycling annimmt. Das ist eine teure Geschichte und die ist sehr spezialisiert. Also man kann einen Fernseher auch nicht einfach fallen lassen und dann die Teile aufsammeln und in die richtige Tonne tun. Es gibt Sachen, die da frei werden und die arbeiten zum Beispiel immer mit Universitäten zusammen, um jeweils, wenn ein neues Produkt erscheint, wie jetzt zum Beispiel die Flachbildschirme, die werden ja demnächst erwartet, auf den Müllhalden, dass die auch, damit sie damit umgehen können. Ne? Und dann gibt's aber halt Firmen, die haben interessanterweise, wenn man da reingeht, ist das eine große Lagerhalle, da steht keine einzige Maschine zum Trennen von Materialien und das wird dann zum Beispiel in Lastwagen reingestopft oder in ein altes Auto oder eben halt ne, als nettes Geschenk an eine Hilfsorganisation, die kriegen dann einen Computer, der noch okay ist. Was ich sehr spannend fand, wir sind halt auf der Müllhalde gewesen, wir sind aber dann auch in einen kleinen Workshop gefahren. Das ist ein junger Mann, Andre Owusu, der kauft die Computer, die praktisch in erster Reihe dann beim Zoll stehen, die noch okay sind, die man reparieren kann, und der kriegt das in 10 Minuten oder so hin, so einen Computer wieder zu reparieren, und dann wird der dort noch benutzt. Das heißt, dieses Gerät fährt um die Welt, um dann von einem jungen Afrikaner mit einigen wenigen Werkzeugen in einer kleinen Werkstatt wieder flott gemacht zu werden und wieder in den Kreislauf reinzugehen. Hier bei Kontrabanda hatten wir ein ganzes Zimmer voll mit Computern. Alles, was du hier siehst, sind Teile, die weggeschmissen wurden, die zusammengebaut wurden von unseren jungen Technikern. Das heißt, auch hier gibt's eine kleine Bastel- und Reparaturwerkstatt. Auch hier wird recycelt. Ja, wenn das also so ist, dass du beim Kauf des Geräts schon einen bestimmten Teil dafür bezahlst, dass die Firma das dann später zurücknimmt und recycelt, und wenn das aber nicht passiert oder nur zum geringen Teil passiert, dann wo bleibt dieses Geld, das ich bezahlt habe? Das ist ja eine Frage, die muss man sich schon stellen. Ne? Also ich stelle mir das so vor, dass dann Leute herantreten an die Firmen und sagen, du hast jetzt so und so viel Material hier zum Recyceln, ich löse dir das Problem, gib mir's, und wird ein bisschen Geld hin und her geschoben, und dann kommt in die Lastwagen und in die Container. Ne? Mafia, Korruption, wie überall. Ne? Genau, und auch sehr viel Nachlässigkeit. Also typische Situation wäre, eine Firma möchte jetzt alle Computer gleichzeitig austauschen, die sind jetzt vielleicht noch mal gar nicht so alt, aber sie wollen da halt vielleicht was Neues installieren und machen das jetzt alles auf einmal. Und wenn man das zum Recycling bringt, also die Firmen müssen da schon ein bisschen mehr dafür bezahlen. Also eine Privatperson kann eine Sache jetzt einfach so zurückbringen. Ne? Aber wenn es eine große Firma, eine große Menge ist, dann wird erwartet, dass da eine kleine Gebühr entrichtet wird. Und das ist nämlich genau dann der Schwachpunkt. Da ruft dann vielleicht eine andere Firma an und sagt, hey, wenn wir kommen, da muss keine Gebühr entrichtet werden, wir bezahlen sogar dafür. Und das ist dann eigentlich sehr eigenartig, dass die dann zum Beispiel für so einen kleinen Monitor auch noch Geld bieten. Ne? Und was die dann machen ist, die nehmen die Sachen mit, die nehmen das Material raus, zum Beispiel das Metall oder so, was man relativ schnell rausholen kann und auch gut wieder los wird, und kümmern sich aber nicht um den Rest. Und das landet dann auch teilweise sogar hier in Spanien irgendwo in der Landschaft oder es wird halt ins Auto gepackt. Also wir haben zum Beispiel jetzt in Ghana auf dieser Müllkippe Lieferwagen von der Supermarktkette Condis gefunden, die also hier in Spanien existieren. Die haben einfach ihre alten Wagen dorthin verkauft und haben die aber dann halt, also andere Leute haben die dann mit Elektroschrott vollgestopft, so auf dem Weg. Ne? Also das Problem sind diese Ketten, dass man das schwer kontrollieren kann. Da gibt es zum Beispiel dann in Hamburg im Hafen gibt's bestimmte Sammelplätze, und wenn dann gerade mal wieder ein Container fertig gemacht wird, dann wird dann noch dazugeladen. Also dort gibt es ein Institut, das Öko-Institut in Hamburg zum Beispiel, die haben da eine Studie zugemacht, und die sagen, das sind sehr, sehr komplizierte Wege, die sich auch immer wieder verändern. Also wenn man das zum Beispiel dicht machen möchte, muss man da wirklich an allen Seiten gleichzeitig rangehen. Man muss das in Hamburg und Rotterdam genauso dicht machen wie im Zoll in Ghana. Man muss auf allen Seiten nach der Korruption gucken. Es gibt zum Beispiel auch große Schiffe, Containerschiffe, die auf dem Weg dann einfach nochmal anhalten. Also es gehen dann von bestimmten europäischen Ländern so kleine Schiffchen raus, die dann auf dem Meer, auf dem Weg dann noch was dazu tun. Das heißt, das kann man nicht mal im Hafen noch kontrollieren. Es wird also, je mehr Müll wir produzieren, desto größer wird auch das Müllgeschäft und desto mehr Leute gehen da mit rein. Ja, das Geschäft mit dem Müll. Gut, uns bleiben nur noch ein paar Minuten. Wir müssen uns verabschieden. Die Kollegen draußen von der nächsten Sendung, ihr Tirando, scharren schon mit den Hufen. Ich höre da das Hufengescharre auf dem Flur. Cosima, vielen Dank, dass du heute hier warst und uns so umfassend aufgeklärt hast über ein Problem, das den Planeten wahrscheinlich irgendwann ersticken wird. Wir müllen zu. Vielen Dank. Vielen Dank an auch euch für euer Interesse. Deine Internetseite nochmal, das ist unter... Also am besten entweder auf der Firmenseite media314.cat, ja, und dort unter Documentales, unter Dokumentarfilmen gucken, Comprar, Tirar, Comprar, oder uns direkt auf Facebook suchen, Comprar, Tirar, Comprar, kaufen für die Müllhalde, alle Fassungen haben ihre Seite, und dort informieren wir auch, wenn wir irgendwo eine Präsentation machen, wenn wir für Debatten kommen, dort kann man uns auch ansprechen, wenn jemand was organisieren möchte, wir sind für alles offen. Gut, wir müssen raus aus dem Programm. Wir sagen tschüss, adeo, adios. Tschüss, bis nächste Woche. Nächste Woche fängt an mit dem Montag, da ist Valentinstag, aber bitte nichts kaufen, keinen Schrott kaufen, sondern schön essen gehen vielleicht. Dienstag zuerst um 20.15 Uhr diesen Film hier, Comprar, Tirar, Comblain, Arte, 20.15 Uhr, anschließend um 10 Uhr Licht ausmachen, Apparate abschalten, Stromboykott, mindestens 5 Minuten lang, und am Mittwoch dann spielt Barca in London gegen Arsenal. Ja, wir hatten noch hier einen jungen Mann im Studio. Hallo. Möchtest du dich verabschieden? Ich sage Hallo und auf Wiedersehen. Tschüss. Jo, also, diese Niemandslandsendung wird nächste Woche am Freitag zwischen 16 und 18 Uhr wiederholt. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes Wochenende. Sagen Agur, Jo, Tschüss, Goodbye, haltet die Ohren steif. Bis demnächst. Und nicht vergessen, ab Montag etwa im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org die heutige Sendung. Yo, Agur. Tschüss. Oh, nicht vergessen, am Dienstag, Karl-Valentinstag. Sketche von Karl Valentin und Liesel Karlstadt hören. Valentinstag. Sag, wenn du es wieder fühlst, sag, was lang unsagbar war, füll in Worte, was geschah. Sag es nicht, weil du trösten willst, sag es nicht, weil du es für nötig hältst, sag es nicht nebenbei. Was führte dich zu diesem Schluss? Sag es, weil ich es wissen muss. Sag, was zog dich so endlos an? Sag den Grund, damit ich wieder schlafen kann. Damit ich wieder schlafen kann. Zu diesem Schluss, sag es, weil ich